北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第十一课《乘飞机》。 Jetzt lernen wir Lektion 11 mit dem Flugzeug. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学的内容。上一课我们学习了怎样询问火车开车时间，现在请您听一个对话。Verzeihung, wann fährt der nächste Zug nach Berlin ab? Sie können den Zug um 8.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Frankfurt. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Berlin ab? Gleis 8. Danke.请您再听一遍这个对话。Verzeihung, wann fährt der nächste Zug nach Berlin ab? Sie können den Zug um 8.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Frankfurt. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Berlin ab? Gleis 8. Danke. 今天我们学习怎样订飞机票。首先我们看看怎样询问飞机的起飞时间。比如您下周一要去维也纳，就可以这样问。 Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 请问下周一有去维也纳的飞机吗？ Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 如果有两个航班去维也纳，那您就会得到这样的回答。 Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. 我们有两个航班，一个航班在7:10起飞，另一个在13:20起飞。 Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr.Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. 那您要想乘7:10的飞机，就可以这样说。 Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 我想乘7:10的班机。 Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 今天我们学习星期的表达方法，从星期一到星期日都是阳性名词，要说在星期几时就要加 am。 在星期一用德语说就是 am Montag, am Montag。 在星期二 am Dienstag, am Dienstag。 在星期三 am Mittwoch, am Mittwoch。 在星期四 Am Donnerstag, am Donnerstag. 下面请您听一个小对话。 Bitte, gibt es eine Maschine nach Wien? Ja, aber wann möchten Sie nach Wien? Am Montag. Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen.请再听一遍这个对话。Bitte, gibt es eine Maschine nach Wien? Ja, aber wann möchten Sie nach Wien? Am Montag. Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 我们乘飞机要问飞机票的价格，比如问去维也纳的机票价格，可以用这个句型。 Wie viel kostet ein Flug nach Wien? Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 要是问去香港的机票价格，怎么说呢？ Wie viel kostet ein Flug nach Hong Kong? 一张去香港的机票多少钱？ Wie viel kostet ein Flug nach Hong Kong? Wie viel kostet ein Flug nach Hong Kong? 这个句型不难，只要换个地名就可以了。如果您想订机票，就可以问 Kann ich jetzt das Ticket buchen? 现在可以订飞机票吗？ Kann ich jetzt das Ticket buchen? Kann ich jetzt das Ticket buchen? 您要问一问机票的有效期是多久，可以这样问。 Wie lange ist das Flugticket gültig? 机票有效期多久？ Wie lange ist das Flugticket gültig? Wie lange ist das Flugticket gültig? 在德国打电话订机票就可以了，所以还要知道取机票的时间。航空公司会这样告诉您 Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. 您今天下午就可以取机票了。 Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. 我们的一位朋友要去维也纳，给汉莎航空公司的售票处打电话订票，请听听这位朋友是怎么订票和询问有关事宜的。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag. Gibt es am Montag eine Maschine nach Wien? Ja, es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab. Eine andere um 13.20 Uhr. Ich nehme die Maschine um 7.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 500 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 请再听一遍这个对话。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag. Gibt es am Montag eine Maschine nach Wien? Ja, es gibt zwei.Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich nehme die Maschine um 7.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 500 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank.Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 在机场，我们还会碰到托运行李的问题。首先要了解可以免费托运多少行李。您可以这样询问 ：Wie viel Gepäck ist frei? 可以免费托运多少行李 ？Wie viel Gepäck ist frei? Wie viel Gepäck ist frei? 如果是20公斤，您就可以得到这样的回答 ：20 Kilo. 20公斤。 20 Kilo.20 Kilo. 如果您要托运行李，您可以这样告诉机场的工作人员。 Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. 我想托运一个箱子和一个旅行袋。 Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. 如果您的行李超重，机场工作人员会告诉您。 Sie müssen Übergewicht bezahlen. 您得付超重的行李费。 Sie müssen Übergewicht bezahlen. Sie müssen Übergewicht bezahlen. 请您再听一遍刚学过的句子。 Wie viel Gepäck ist frei? 20 Kilo. Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. Sie müssen Übergewicht bezahlen. 听众朋友们今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。